Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück. Gleich einer Posaune lass weithin deine Stimme erschallen und tue meinem Volk ihre Abtrünnigkeit kund und denen vom Hause Jakobs ihre Sünden. Und doch befragen sie mich Tag für Tag und tragen nach der Kenntnis meiner Wege Verlangen. Wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt hat und von dem Rechte seines Gottes nicht abgewichen ist, fordern sie gerechte Gerichte von mir, nach dem Erscheinen Gottes verlangen sie. Warum haben wir gefastet, ohne dass du es sahst, uns kasteit, ohne dass du es merktest? Nehmt ihr doch an eurem Fasttage Geschäfte vor und drängt alle eure Arbeiter. Fastet ihr doch zu Streit und Zank und zum Zuschlagen mit Rohrfaust, nicht fastet ihr gegenwärtig, um eurem Flehen droben Gehör zu verschaffen. Kann etwa derartig ein Fasten sein, wie ich es haben will, ein Tag, an dem der Mensch sich kasteit? Dass einer der Binse gleich seinen Kopf niederbeugt und Sack und Asche unterbreitet, kannst du das ein Fasten nennen und einen Tag des Wohlgefallens für Jahwe? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, wie ich es haben will, ungerechte Fesseln abnehmen, die Bande des Joches lösen, Zerschlagene frei ausgehen lassen und jegliches Joch sprengen, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und umherirrende Elende ins Haus hineinführst, dass, wenn du einen Nackenden siehst, du ihn bekleidest und deinem Fleische dich nicht entziehst? Alsdann wird der Morgenröte gleich dein Licht hervorbrechen, und deine Heilung wird eins anheben, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, die Herrlichkeit Jahwes deinen Zug beschließen. Alsdann wirst du rufen, und Jahwe wird antworten, wirst um Hilfe schreien, und er wird sprechen, hier bin ich. Wenn du aus deinem Bereich Unterjochung entfernst, nicht mehr mit Fingern zeigst und Unheil redest, dem Hungrigen dein Brot reichst und den Gebeugten sättigst, so wird dein Licht aufstrahlen in der Finsternis, und deine Dunkelheit wird wie der helle Mittag werden. Und Jahwe wird dich immer da geleiten, er wird in ausgedörrter Gegend dich sättigen und deine Gebeine wird er stärken, dass du einem wohlbewässerten Garten gleichst und einem Quellorte, dessen Wasser nicht trüben. Und die zu dir gehören, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen, die Grundmauern vergangener Geschlechter wirst du wieder aufrichten. Und man wird dich nennen Vermauerer von Rissen, Wiederhersteller von Pfaden, dass man wohnen könne. Wenn du vom Entheiligen des Sabbats deinen Fuß fernhältst, dass du nicht deine Geschäfte an meinem heiligen Tage verrichtest, wenn du den Sabbat eine Wonne, den heiligen Tage Jahwes verehrungswürdig nennst und ihn in Ehren hältst, so dass du nicht deinem Tagewerke nachgehst, deine Geschäfte vornimmst und Geschwätz verführst, alsdann wirst du deine Wonne an Jahwe haben, und ich will dich auf den Höhen des Landes einherfahren lassen und will dich das Erbteil deines Ahnherrn Jakob genießen lassen. Fürwahr, Jahwes Mund hat es geredet.